Aequitas, 2009. Ihr hört die Gitarre und bevor ich mich ans Lernen fürs Kolloquium mache, gibt es den Telefonbuchsong. Bam! Hast du einmal Langeweile? Such im Telefonbuch nach Autoersatzteile. Hört ihr die Seiten flattern? Ich bin im Telefonbuch am Blattern. Telefonbuch, Telefonbuch, das ist das Buch, in dem ich Nummern such. Telefonbuch, Telefonbuch, das ist das Buch, in dem ich Telefonnummern such. Such, such, such, such. Es gibt Ärzte, die untersuchen den Zahn, doch da kriege ich immer den Wahn. Hier gibt es auch viele Nummern zu sehen, aber ich will nicht zum Zahnarzt gehen. Telefonbuch, Telefonbuch, das ist das geile Buch mit den... Ach, wo ich Nummern such, scheiße! Telefonbuch, Telefonbuch, in diesem Buch seh ich sogar wie ich heiße. Telefonbuch, Telefonbuch, das ist das geile Buch, in dem ich Nummern such. Telefonbuch, Telefonbuch, das ist das Buch, in dem ich Telefonnummern such.